morning service, he said, someone said he wants to talk to you. Und nach dem Gottesdienst kam jemand und sagt, pass mal auf, der möchte mit dir sprechen. I went over to him, he said, sit down. Ich bin zu ihm hin, er sagt, setz dich hin. I need to tell you something. Ich muss dir etwas sagen. He said, there's an awakening coming and your church is going to be an important part of it. Da wird es eine Erweckung geben und deine Gemeinde wird ein wichtiger Teil darin sein. But you know what? Every church is going to be an important part of it. Every church. Jede Gemeinde wird einen wichtigen Anteil daran every haben. Every believer is an important Jeder part of it. Gläubige wird einen wichtigen Anteil and daran it will only haben. Happen, it'll only happen when we all realize how important every single one of us is. Es wird nur passieren, wenn wir erkennen, wie wichtig jeder einzelne von uns ist dafür. And he said it begins with praise. Imagine that. Und er sagte, es beginnt mit Lobpreis. Begins with each one of us connecting with God as we come into his presence. Und es beginnt mit jedem einzelnen von uns, die wir einfach eine Verbindung mit Gott erleben in seiner Gegenwart. Not being a spectator when it comes to worship. Dass wir nicht so Zuschauer sind, wenn es um die Anbetung geht, so. But igniting and by faith entering einfach entfacht im Glauben. And saying, God, I don't know why I'm on the outside, but I want to be on the inside. Gott, ich weiß nicht, warum ich hier so draußen stehe. Ich möchte einfach mit dabei sein. Ich möchte drinnen sein. He told me also another thing. Er hat mir noch eine Sache gesagt. He said, I want you to go and serve the pastors. Ich möchte, dass du losgehst und den Pastoren dienst. And he gave me a name of a gentleman, Carl. Und er gab einen Namen eines Mannes, einem says, Herrn des Karls. Carl is working for an awakening. Karl, der arbeitet an dieser Erweckung. Call him and serve him. Ruf ihn an und diene ihm. And help him. Und hilf ihm. So I did. Das habe ich gemacht. We're gonna have lunch this week. Diese Woche hatten wir dann Mittagessen gemeinsam. Tonight we have two more leaders, church Christian leaders in the community. Heute Abend haben wir zwei christliche Leiter auch hier in der Gemeinschaft hier in Wien. We have a pastor from the 15th district. Wir haben einen Pastor aus dem 15. Bezirk. Pastor Christoph. Pastor Christoph. Camille. Camille. Yeah, I had it in my mind. Camille. And Dr. Und Dr. Hannes. Hannes. Schottenwalter. Schoberwalter. I got it, right? Schoberwalter, ganz that's genau. What I, Dr. Hannes. I said, right? Schoberwalter. I said, okay. Schoberwalter. Ja. Wir sind and uns einig. They are also in the same yeah, move, Bewegung, right? Und sie erleben die gleiche Bewegung Gottes. And they believe that a strong part of this awakening is healing. Und sie glauben, dass ein ganz wichtiger, ein starker Teil dieser Erweckung einfach dein Heilungsdienst. So Pastor Christoph's going to come up and talk to us about healing. Und Pastor Christoph wird aufstehen und über Heilung sprechen. We all believe, of course. Und wir glauben natürlich an Heilung. He's going to strengthen us and encourage us in it. Er möchte uns einfach nur darin stärken und darin ermutigen. And we're going to hear from a medical doctor's point of view. Und wir werden dann auch noch etwas hören aus der Sicht eines Arztes. So, God is moving. Pastor Christoph, come on up. Give him a big hand. Halleluja, der Herr ist gut. Halleluja, the Lord is good. Und seine Gnade wird ewig. And his mercy endures forever. Ich bin einer dieser Kerle, ja, die an Heilung glauben. Ich bin einer dieser Kerle, die ein bisschen involviert sind in dieses Ärzteseminar, das im Dezember hier bei euch stattfinden wird. I am one of these people that believe in healing. And I'm one of the people that are involved in the seminar that's going to happen here in December for medical people. Und an den Heilungsgottesdiensten, die natürlich auch stattfinden werden. And the healing services that will also be held during this time. Und wir sind heute ein bisschen hier, um euch zu erzählen, warum wir das machen. And we're here to tell you why we're doing this. Weil wir glauben, dass Gott heilt. Because we believe that God heals. Und weil wir erfahren haben, dass Gott heilt. And we have experienced that he heals. Und weil es nicht nur für uns ist. And because it's not only for us. Sondern für alle seine Kinder. But for all his children. Weil Gott liebt seine Kinder. Because God loves his children. Und Gott will euch das Gute geben. And God wants to give you good things. Und deswegen wollen wir uns daran erinnern. And that's why we want to remind ourselves. Ich kann mich erinnern, ich war mal in einer Situation. I can remember I was in a situation. Ich habe mit der Jugend gearbeitet. I worked with the youth. Und die können manchmal anstrengend sein. And sometimes they can be, I don't know how to say that word. Exhausting. Exhausting. Ja, das sind sie. Und ich war aber damals noch so alt, dass ich geglaubt habe, ich bin unbesiegbar. But at that time I just thought I'm invincible. Gut durchtrainierter, schöner, junger Mann. A well-trained, good-looking young man. Und wir waren mit den Jugendlichen ganz einfach unterwegs in dem wunderschönen Kärnten. And we were all together, the youth and me, in Kärnten. Und wir haben wunderbare, tolle Dinge getan. And we experienced great things. Und ich bin krank geworden. And then I got sick. Ich bin krank geworden. I got sick. Ich war unterwegs und habe für Gott gearbeitet und bin krank geworden. I was doing something for God and I got sick. Und ich habe mit dem noch nicht viel zu tun gehabt, ja? And at the time I didn't have much to do with this subject. Bis dorthin war ich unbesiegbar. Until then I was invincible. Und wenn ich einmal krank gewesen bin, Jahre davor, and when I would get sick years earlier, war ich das eigentlich gerne. Actually, I was happy to be sick. Weil meine Mama ist immer gekommen und hat sich um mich gekümmert. Because my mom always came and took care of me. Ich musste mein Zimmer nicht mehr aufräumen. I didn't have to clean my room anymore. Das Essen ist ans Bett serviert worden. Food was served to me in bed. Ich musste nicht in die Schule gehen. I didn't have to go to school. Also meine Einstellung gegenüber von Krankheit war eigentlich gar nicht so schlecht. So my attitude towards sickness wasn't really bad. Aber wenn man älter wird und all diese Aspekte wegfallen, but when you get older and all these aspects or benefits of being sick ist nichts mehr Gutes an Krankheit. There's no more benefits. Und Gott möchte uns aber die guten Sachen geben. But God wants to give us good things. Also ich war jetzt krank. And so I was sick. Und an dem Tag war ein Ausflug nach Italien geplant. And on this day there was a field trip to Italy. Und meine Frau, die sich normalerweise rührend um mich kümmert, and my wife, who usually takes good care of me, musste wegfahren mit den Jugendlichen nach Italien. Had to go with the youth to Italy. Und mich zurücklassen. And leave me behind. Wo ich doch so krank war. Although I was so sick. Und wir haben noch einen Amerikaner mitgehabt. And we had an American with us. Und immer ein bisschen eine andere Einstellung. And they have a different attitude. Und er ist in mein Zimmer hineingekracht. And he stormed into my room. Das natürlich abgedunkelt war. Which was darkened. Weil ich war ja krank. Because I was sick. Hat mir seine Hand auf den Kopf gelegt. He laid his hand on me. Und sagt, ich habe eine Schriftstelle für dich. And said, I have a verse for you. Jakobus 5. James 5. Vers 14. Verse 14. Ist jemand krank unter euch? Are any sick among you? Okay, jetzt habe ich schon krank gespielt, jetzt habe ich nicht Nein sagen können. Ja? So I already played sick, I couldn't say no. Und er sagt, ich bin Ältester in unserer Gemeinde. And he said, I'm an elder in my church. Ich lege jetzt meine Hände auf dich. I'm gonna lay my hand on you. Das Gebet des Glaubens wird dich retten. And the prayer of faith will heal you. Und Gott wird dich aufrichten. And God will raise you up. Halleluja. Halleluja. Und ich bin im Bett gelegen. And I stayed in bed. Und er hat gesagt, steh auf, wir fahren jetzt. And he said, what? Get up. We're leaving. We're leaving now. Und ich habe gesagt, Moment, du hast das falsch verstanden. And I said, wait a second, you understood wrong. Ich bin krank. I am sick. Und er hat gesagt, ja, ich habe das Gebet des Glaubens gesprochen. Ich bin Ältester in der Gemeinde. He said, yes, but I prayed the prayer of faith and I'm an elder in the church. Er hat mich sogar mit Bohnenöl gesalbt. He even anointed me with Bono oil. Ja, er ist sogar in die Küche gegangen für mich. He went to the kitchen and got oil. Hat seinen Glauben ausgesprochen. And he spoke his faith out. Und er gesagt, so gehen wir. And so he says, let's go. Und ich habe gesagt, naja, aber ich fieber, da, greif auf meine Stirn. Sagt er, ist in Ordnung. He said, I have fever, feel my head. And he says, no, you're fine. Hast du die Schriftstelle nicht verstanden? Did you not understand the verse? Und ich sage, ja, ich kenne die Schriftstelle. Yeah, I know the verse. Die ist super. It's a great verse. Und er hat gesagt, dann steh auf. Then he said, then get up. Und ich habe halt herumgetan und er gesagt, okay, ich fahre, ciao. And then he said, okay, I'm leaving. Bye. He said, ciao, because we go to Italy. Bye. He said, ciao, because we're going to Italy. Und so war ich dann und alle waren weg. And so here I was, left alone, everybody left. Niemand da, der mich pflegt und tröstet. Nobody was there who took care of me and comforted me. Und dieses Wort Gottes, das ich ja eigentlich schon gekannt habe. And this word of God that I actually knew. begann sich zu drehen und zu drehen und zu drehen und zu drehen. Begin to turn in my head over and over. Und auf einmal haben wir gedacht, okay, probier's aus. And then I thought, okay, I'm gonna try it. Und ich mir dachte, ich stehe jetzt auf. I said, I'm gonna get up. Das war ein ziemlich lustiger Anblick. And it was a funny sight. Ich bin mit meiner Decke in der Hand I took my blanket in zum my hand, See hinuntergegangen. And I went to the lake. Normalerweise geht man mit einem Handtuch. Normally you go with a towel. Nicht mit einer Daunendecke. And not with a down. Und schon gar nicht umgehüllt. Cover and not wrapped up. Hat ausgeschaut wie in einer schlechten Superman-Verfilmung. I looked like I was in a bad Superman film. Und ich habe gedacht, ja, Herr, ich prüfe dich jetzt. And I said, God, I'm going to test you. Ich war kühn. Ich habe gesagt, Herr, ich prüfe dich jetzt. I was sharp. God, I'm going to test you. Und ich bin hinausgetorkelt aus meinem Zimmer. And I stumbled out of my room. Ich habe natürlich übertrieben, wenn man dachte, wenn Gott mich jetzt sieht. Muss sehen, ich bin ein großer Glaubensheld. Ich gehe jetzt, obwohl ich kaum mich auf den Beinen halten kann. And I thought, if God would see me now, he has to see that I'm quite a hero. I'm going out, even though I can hardly walk. Und mir war heiß. And I was hot. Und mir war kalt. And then I was cold. Und ich habe gezittert. And I was trembling. Und ich bin hinuntergegangen zum See. And I went to the lake. Und wie ich unten angekommen bin, and as I got there, habe ich kein Fieber mehr gehabt. I had no more fever. Und ich brauchte meine Decke nicht mehr. I didn't need my blanket anymore. Und ich bin mir blöd vorgekommen, dass ich nicht mit nach Italien gefahren bin. And I felt so dumb that I didn't go to Italy with them. Warum erzähle ich euch das? Why do I tell you this? Weil ich gerne möchte, dass die Leute aus meinen Erfahrungen lernen können. Because I really want you to learn from my experience. Die Nachricht, Gott heilt, verändert Leben. The news that God heals today changes lives. Es ändert das Leben von den Betroffenen. It changes the life of those who are sick. Wenn du einmal weißt, was dir gehört, when you know what belongs to you, dann wirst du darauf bestehen. Then you will stand on it. Du wirst es nicht hergeben. You won't want to give it away. Wenn du dir einen Parkplatz mietest, if you rent out a parking space, und zahlst 70 Euro in Wien oder mehr dafür, and you pay, 70 Euros for it, dann wirst du dort parken. Then you will park there. Du wirst dir den nicht wegnehmen lassen. And you won't let anybody take your parking space. Es ist meiner. Belongs to you. Es gehört mir. Belongs to you. Und es verändert das Leben um dich herum. And it changes the lives of those around you. Weil du siehst auf einmal ganz anders aus. Because you look different. Weil du gehst die Dinge anders an. And you approach things differently. Seitdem stehe ich sofort auf, wenn mir jemand die Hände auflegt und betet. Since then, I always get up when someone lays their hands on me. Und ich bin seitdem auch schon ein paar Mal in Italien gewesen. And since then, I've been to Italy a few times. Aber unser Problem ist, but our problem is, dass wir oft die Dinge nicht annehmen können. That we don't take things for ourselves. Für uns annehmen können. We don't receive things for ourselves. Aber Gott liebt uns. But God loves us. Er liebt uns so sehr, he loves us so dass much, er seinen Sohn Jesus für uns ans Kreuz geschickt hat. That he sent his son Jesus to die on the cross. Und sein Sohn Jesus liebt uns so sehr, and his son Jesus loves us so much, dass er sein Leben für uns gegeben hat. That he gave his life for us. Das ist gute Nachricht. And that's good news. Und das sollten wir annehmen. And this we should receive. In Hosea 4:6 lesen wir, in Hosea 4:6 we read, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. My people are destroyed for lack of knowledge. Ihr könnt euch erinnern, ich habe den Vers gekannt. You remember, I knew this verse. Aber er war nicht lebendig für mich. But it wasn't alive to me. Weil nämlich Folgendes passiert ist, weil du die Erkenntnis verworfen hast. Because this happened to me, because you refused to recognize. So verwerfe ich dich. So I cast you away. Dass du nicht mehr mir als Priester dienst. That you will not serve me as priests. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. You have forgotten the laws of your God. So vergesse ich auch deine Kinder. So I will forget to bless your children. Das ist arg. This is incredible. Aber es stimmt. But it's true. Wir sehen hier zwei wichtige Dinge. And we see two important things. Erkenntnis ist da gewesen und verloren worden. Knowledge was there, but it was lost. Und das zweite ist, Erkenntnis hängt direkt mit dem Wort Gottes zusammen. And the second thing is, knowledge is coupled with knowledge of the Word of God. Das Wort gibt uns die Erkenntnis. The Word Halleluja. Gives us the knowledge. Wir werden konfrontiert mit Krankheit immer wieder, überall auf der Welt. We are always being confronted with sickness. Es wird wahrscheinlich so bleiben, solange wir hier sind. And this will be the case auf dieser Erde. As long as we're here on the earth. Aber deswegen brauchen wir uns von Krankheit nicht knechten lassen. But we don't need to let sickness Ich weiß jetzt, Gott. Be our master. Ich weiß jetzt, dass Gott will, dass wir geheilt werden. I know that God desires our healing. Weil ich sehe, was Jesus getan hat. Because I see what Jesus did. Jesus hat den Willen des Vaters getan. Jesus did the will of the Father. Und er ging umher durch die Städte und Dörfer und lehrte in den Synagogen. And he went throughout all the cities and towns and he taught in the synagogues. Und er heilte alle ihre Gebrechen. And he healed all those with diseases. Er will, dass wir gesund sind. And he desires that we are healthy. Ich habe festgestellt, dass mein Glaube dazu gehört. And I realized that my faith comes into play. Es reicht nicht nur, dass ich das Wort weiß. It's not enough to know the word. Es muss auch im Glauben umgesetzt werden. It has to be applied by faith. Seid nicht nur Hörer des Wortes alleine, sondern tut es auch. Do not only be hearers of the word, but also doers. Und das ist das Schöne. Gott sieht uns eigentlich als Partner. Wir dürfen mitarbeiten. And that's wonderful. God sees us as his partners. We can work together with him. Unser Glauben gehört zum Heilungsprozess dazu. So our faith belongs to the healing process. Johannes 14:12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. John 14:12. Truly, truly, I say to you. Und ich liebe es, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. And I love it when Jesus says, truly, truly. Dann weiß sogar ich, dass es wichtig ist. Then even I know it's important. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Truly, truly, I say to you. Wer an mich glaubt, whoever believes in me, wird auch die Werke tun, die ich tue. Will also do the works that Und er wird größere tun als diese. And he will do even greater works. Weil ich zum Vater gehe. Because I go to the Father. Wir sehen, wie wichtig es ist, das Wort zu kennen. And so we see how important it is to know the word. Und es in Bewegung zu setzen. And to set it free. Das Wort geht nicht umsonst aus. The word does not go into the world void. Es kommt in Bewegung. Es verändert. It moves things. It changes things. Das Gute ist, dass ich hier nicht alleine arbeiten muss. The great thing is I don't have to work here. Ich arbeite mit Gott zusammen. But I work together with God. Und es ist deswegen gut, weil er mir Autorität und Kraft gibt. And that's wonderful because he gives me power and authority. Ich habe das am Vormittag schon gesagt, Autorität hat ein bisschen so einen schalen Beigeschmack bekommen. Dieses Wort Autorität, das mag man nicht mehr so hören. Nowadays this word authority has a bad connotation. Aber Autorität bedeutet, dass jemand herangeführt wird, dass jemand herangeleitet wird. But authority means that someone is directing you, someone is leading you. Aber auch, dass er diese Möglichkeit dir gibt, dass du erwachsen wirst und dass du es am Schluss selber kannst. But this person gives you the possibility to grow and to do it yourself. He empowers you. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Seminare machen wollen, warum Heilungsgottesdienste gemacht werden. And this is the reason that we hold healing seminars. Damit Leute an den Beispielen erkennen können, so that people can see the examples, wie sie in ihrem Privatleben, how it works in your private life, diese Dinge anwenden können. How it can be applied. Umsetzen können. How we can apply these things in our lives. Wenn der große Heilungsevangelist einmal nicht da ist. When the great evangelist isn't in town. Halleluja. In Philipper 4:13 lesen wir, dass wir alles vermögen durch den, der uns kräftigt, Jesus Christus. In Philippians 4:13 it says that I can do all things through him who strengthens me. Und das ist wahr. And this is the truth. In ihm ist uns nichts unmöglich. With him, nothing is impossible. Warum sage ich euch das? Why do I tell you this? Weil ich euch ermutigen möchte, Because I want to encourage dass ihr es ausprobiert. That you try it. Wenn es bei mir funktioniert hat, If it works for me, wird es bei euch auch funktionieren. It will work for you. Gott schaut nicht auf die Person. God doesn't look at, there's no respecter of persons. Obwohl ich keine schlechte Meinung von mir habe, Although I don't have a bad opinion of myself, so toll bin ich auch wieder nicht. I'm not the greatest either. Also, Gott ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. God is the same, yesterday, today and forever. Wir wollen uns nicht ablenken lassen von Sorgen, die wir haben. And we don't want to be distracted by worries. Manchmal machen wir diesen Fehler. Sometimes we make this mistake. Warum, weshalb, wieso? Why, how come? Wichtig ist, dass wir zurückkommen zur Erkenntnis. The important thing is that we come back to recognition and knowledge. Gott liebt dich. God loves you. Gott liebt dich. God loves you. Gott liebt mich. God loves me. Und er möchte uns gute Gaben geben. And he wants to give us good gifts. Er möchte, dass wir gesund sind. He desires our health. Er möchte, dass wir geheilt sind. He desires us to be healed. Für den Fall, dass wir krank geworden sind. In case that we are sick. Einer seiner Bundesnamen ist Yahweh Rapha. One of his covenant names is Yahweh Rapha. Der Herr, mein Arzt. The Lord, my physician. Oder mein Herr, der heilt. My Lord who heals. Ihr seht, er hat es sogar in seinen Namen verankert. You see, it's already in his name. Jeder, der so alt ist wie ich, anyone who is as old as I am, weiß, warum Hans Krankel. Knows. Warum Hans Krankel? Knows Hans Krankel. Okay, wer von euch kennt Hans Krankel? Who knows Hans Nummer 9. Österreichs bester Mittelstürmer aller Zeiten. Ist der Toni Polster nicht da? Okay, der beste Mittelstürmer aller Zeiten in seiner Zeit. Okay, der hat einen Spitznamen gehabt. Wer weiß, wie dieser Spitzname war? He had a nickname. Who knows what the nickname was? Der Goleador. Warum hat er Goleador geheißen? Why was he called Goleador? Ich glaube, das ist ja wie ein Favoriten. Das ist wie wenn er ein Verteilerkreis hier wäre. Lauter Violette. Viola per sempre. Okay. This must be an inside Viennese joke. Okay, ich erkläre es euch. Hans Krankel wurde der Goleador genannt, he was called Goleador, weil er die Goals geschossen hat. Because he shot goals. Er hat die Tore gemacht. He shot goals. Und deswegen haben sie ihn Goleador genannt. That's why they called him Goleador. Aber für meinen Bruder in der zweiten Reihe hier, warum heißt er Tony Doppelpack? And why is Tony called Tony Doppelpack? Kennt jemand Tony Polster? Does anybody know Tony Polster? Kein Amen, kein Halleluja. Ich bin Austrianer, stell dir vor, wie es mir jetzt geht. Okay, weil er immer zwei Tore in einem Match geschossen hat. Because Doppelpack. He always shot two goals in one match. Doppelpack. Und jetzt kommt die Frage, wo ich mir eine Antwort erhoffe. Warum heißt Gott Yahweh Rapha? Why is God called Yahweh Rapha? Come on. Weil er der Herr unser Arzt ist, weil er mein Herr ist, der heilt. Because he is the Lord that heals me. Ist immer blöd, wenn man über dünnes Eis geht. It's hard skating on thin ice. Halleluja. Okay. Gott hat es in seinen Namen verankert. So God even put it in his name. Er hat sich auf sein T-Shirt hinten drauf geschrieben. He wrote it on his T-Shirt. Ich bin der Herr, euer Arzt. I am the Lord God, your healer. Und deswegen, weil ich euch heilen will, deswegen habe ich das hinten drauf geschrieben. Because I want to heal you. Und du musst ihm glauben, dass er das ernst meint. And you have to believe that he is serious. In Hebräer 11:6 lesen wir, in Hebrews 11:6 we read, ohne Glauben ist es unmöglich, sich Gott zu nähern. Without faith it is impossible to please God. Wir können ihm nicht wohlgefallen, wir können uns ihm nicht nähern, wenn wir ihm nicht glauben. We cannot approach him, we cannot please him unless we go by faith. Aber wenn wir ihm wohlgefallen wollen, if we want to please him, dann glauben wir ihm, then we believe him, dann nähern wir uns ihm, then we draw near to him, und dann haben wir die Verheißung, dass er ein Belohner sein wird. And then we have the promise that he rewards those who diligently seek him. Und das gibt, was wir brauchen. And that he gives what we need. Unser Glaube gehört dazu. And we need faith for this. Und für all die, die sagen, wer bin ich? And for all those who say, but who am I? Du bist das geliebte Kind Gottes. You are the beloved child of God. Du bist einer von denen, denen er eine Autorität gegeben hat. You are one of these children whom he has given his authority. Du bist einer von denen, denen er das Maß des Glaubens hineingelegt hat. You are one of those people who have been given a measure of faith. Und er erwartet von dir, dass du es benutzt. And he expects you to use it. Und er wird ein Belohner sein. And he will reward you. Wahnsinn, du wirst größere Dinge tun. Wow, it says you will do even greater things. Als Jesus getan hat. As Jesus did. Das sagt nicht ich. I didn't say that. Das hat Jesus gesagt. Jesus said this. Ist es nicht etwas, an dem wir uns erfreuen können? Isn't this something that we can be glad about? Ist das nicht gute Nachricht? Isn't this great news? Ist das nicht etwas, worüber wir Erkenntnis haben sollten? Isn't this something that we should have knowledge about? Jetzt wisst ihr, warum wir das machen. Now you know why we're doing this. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet, wenn ihr zu den Heilungsgottesdiensten kommt. And now you know what you can expect if you come to the healing services. Und wenn ihr Arzt oder Ärztin seid oder im medizinischen Bereich tätig seid, and if you're a doctor or a nurse or you work in the medical field, dann wisst ihr, was euch bei diesem Seminar erwarten wird. Then you know what you can expect at this seminar. Mein Name ist Christoph Kmela. My name is Christoph Kmela. Und ich bin der Pastor vom Haus der Herrlichkeit. And I'm the pastor from Haus der Herrlichkeit. Das ist meine Frau Angelika. This is my wife Angelika. Meine älteste Tochter Julia. And my oldest daughter Julia. Und die anderen fünf sind nicht da. The other five are not here. Warum sage ich das? Weil ich es schon wieder vergessen habe. Why do I tell you this? Because I forgot to introduce myself. Der Herr segne euch. God bless you. Und ich übergebe das Mikrofon jetzt an den Dr. Med. Hannes Schoberwalter. And now I give over the mic to Dr. Schoberwalter. Der ist eigentlich einfach auszusprechen, der Name. Schoberwalter, Schoberwalter. Okay, also da steht jetzt der Doktor. Ja, also ich fange mal an, mich vorzustellen. So, I will begin by introducing myself. Also meinen Namen kennt ihr ja schon. Ich hoffe, ihr habt den euch gemerkt. Hannes Schoberwalter. I hope you remember my name, Hannes Schoberwalter. Und ich bin Arzt für Allgemeinmedizin. And I am a doctor, general practitioner. Ich habe eine kleine Privatordination im 21. Bezirk. I have a practice in the 21st district. Und bin ansonsten im medizinischen Bereich eines Sozialversicherungsträgers tätig. And Social Security. I take in Wiener Krankenkasse. Okay, you take it, but I'm not there. Doesn't matter. okay, und ich bin verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. I'm married and I have a grown-up son. Mit 33 Jahren. 33 years old. Der auch auf dem Weg ist, es ist knapp davor, Arzt zu werden. Who is going to become a doctor soon. Und warum komme ich überhaupt zu diesem Thema? And why do I approach this topic? Ich bin schon viele Jahre Christ. I've been a Christian for many years. Und in der Zeit, wo ich eigentlich auch schon Arzt war, and in the time where I was already a doctor, habe ich zwar mit dem Thema Heilung schon Berührung gehabt, I was thinking about this topic, healing. Aber es ist eben so, als Arzt lernt man in erster Linie die Menschen über die medizinischen Wege zu behandeln. But it is this way that when you're a doctor, you learn to practice medicine using the conventional methods. Man wird darauf trainiert, dass man Symptome richtig zuordnet. We are trained to look at symptoms. Dass man die Ursachen sucht. That you find out the cause. Und dass man dann diese Ursachen versucht auch zu bekämpfen. And that you try to fight against the cause. Mit Hilfe der Chirurgie zum Beispiel. With the help of surgery. Oder mit Hilfe von Medikamenten. And with help of medicine. Was ich nicht so bedacht habe, but what I didn't think about, dass ich als Christ auch die Möglichkeit habe, that as a Christian I also have the opportunity, oder sogar die Verpflichtung habe, and even the duty, auch für Menschen zu beten. To pray for people. Vor einigen Jahren kam ein junges Mädchen in meine Ordination. A few years ago, a young girl came into my practice. Und die Vorgeschichte war die, sie war die Tochter einer Freundin meiner Frau. And she was the daughter of a friend of my wife's. Und dieses Mädchen hatte eine Krankheit, die heißt Bulimie. And this girl had a disease called bulimia. Die Ärzte im allgemeinen Krankenhaus haben ihr gesagt, sie hat nicht mehr lange zu leben. The doctors at AKH said that she doesn't have long to live. Denn das ist eine Krankheit, wo man zwar schon auch isst, this aber, is a disease ja. where you eat. Aber man gibt es sehr rasch wieder von sich. But then you throw it up. Und die Leute sind sehr, sehr dünn. And these people are very, very thin. Das Mädchen kam also zu mir so this girl came to me, und erzählt mir die Vorgeschichte. And she tells me her story. Und ich hätte jetzt sagen können, naja, die Ärzte haben schon alles für sie getan, was soll ich jetzt tun? And I could have said to her, the doctors have done everything they could, what should I do for you? Aber interessanterweise ist mir dieser Gedanke nicht in den Kopf gekommen. But this thought did not come into my mind. Sondern ich habe mir gedacht, ich frage sie mal, ob sie Jesus kennt. So I thought I would ask her if she knows Jesus. Sie hat das bejaht. She said yes. Und wir haben dann gemeinsam gebetet und sie hat noch einmal ihr Leben dem Herrn übergeben. But we prayed together and she recommitted her life to Jesus. Und dann haben wir den Herrn gebeten. And then we asked the Lord, dass er sie heilen soll. That he should heal her. 14 Tage später 14 days later, kommt die Mutter dieses Mädchens zu meiner Frau. The mother of this girl comes to my wife. Und sagt, ich verstehe das nicht, das ist sensationell. He says, I don't understand it, it's sensational. Wir waren im AKH. We were at AKH. Und die Ärzte haben festgestellt, sie ist geheilt. And the doctors say she's healed. Praise the Lord. Das war für mich mein erstes unmittelbares persönliches Erlebnis. And that was for me my first personal experience. Es ist so, dadurch, dass ich eine Privatordination habe, and because, I have a private practice, habe ich nicht so einen riesigen Zulauf wie in einer Kassenpraxis. I don't have such a big practice that takes Krankenkasse. Und da kommt es eben nur manchmal vor, it only comes, here and there, dass ich im Rahmen der Ordination that, mit Menschen bete. That, within my practice, I pray with people. Was ich aber mache, ist, dass ich zum Beispiel in der Gemeinde auch gemeinsam mit dem Pastor bete. I pray for people with the pastor. Und wir haben da auch schon einiges an Besserungen und an Heilungen erlebt. And we've seen improvement and we've seen healing. Manches ist im Prozess. Some healing is a process. Und manche sind wirklich schon gesund. And some people are healed already. Im vergangenen Jahr im Herbst last fall, bin ich zu einem Heilungsgottesdienst nach Villach gefahren. I went to a healing seminar in Villach. Es war dort angekündigt, dass ein Arzt aus Deutschland kommt. And it was announced that a doctor from Germany would come. Der über seine Erfahrungen mit Heilung berichten wollte. Who wanted to give a talk on his experience with healing. Und das ist dieser Dr. Arne Elsen. And this is Dr. Arne Elsen. Der dann im Dezember dieses Ärzteseminar leiten wird. Who will come in December and lead this seminar. Er ist Internist und Diabetologe. He does internal medicine and he's a specialist for diabetes. Mhm. Und er hat eine sehr große Ordination in Hamburg, eine sehr Gemeinschaftspraxis. And he has a very large practice in Hamburg. Und hat daher auch Gelegenheit, mit den Leuten zu beten. And he has the opportunities to pray with people. Aber was wir beide tun, ist, dass wir das nicht quasi aufzwingen, sondern dass wir den Menschen die freie Möglichkeit geben, zu wählen. But we don't force it on anybody, but we give people the choice to receive it or not. Wie ist er dazu gekommen? How did he come to this? Er hat einen sehr langen Leidensweg hinter sich. He suffered quite a bit. Das in die Zeit hineinspielt, als er das Medizinstudium begonnen hatte. And that began with the start of his studying medicine. Und er war recht unzufrieden mit seinem Leben damals. And he was very dissatisfied with his life at the time. Und war so weit, dass er sich das Leben nehmen wollte. And it came even to the point that he wanted to take his life. Und er hat dann gebetet und hat gesagt, Herr, wenn es dich gibt, dann möchte ich innerhalb von 10 Tagen wissen, dass du da bist. He prayed, God, if you're there, then I would like to know within 10 days. Und er hat einen sehr, sehr dramatischen Traum gehabt. And then he had a very dramatic dream. Der ihm gezeigt hat, dass es Gott wirklich gibt. That showed him that God exists. Dennoch hat sich zunächst nicht viel getan. After that, not much happened. Sondern es war eher so, dass er versucht hat, seinen eigenen Weg zu Gott zu finden. And then he tried to find his own way to God. Er hat Bereiche in Anspruch genommen wie Esoterik. He went into areas such as esoteric. Oder Yoga. Yoga. Meditation. Meditation. Er hatte Freunde, die ihm gesagt haben, such dir doch einen Guru. He had friends who said to him, try to find a guru. Und er ist dann auch nach Indien gereist. So he traveled to India. Und hat sich gedacht, auf diesem Weg werde ich zur Erleuchtung gelangen, werde ich Gott finden. And he thought to himself, through this path I will find God. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass es auch viele Christen gibt. There are many Christians, die sich auch im Bereich der Esoterik bewegen. That are involved in areas of esoteric. Oder die beispielsweise Horoskope oder sonst etwas in Anspruch nehmen. Who even read horoscopes. Und sich nicht bewusst sind, and they are not aware, dass das ein schweres Vergehen Gott gegenüber ist. That this is against God. Das heißt, so findet man Gott nicht. We don't find God this way. Und so können wir auch keine gute Beziehung zu ihm unterhalten. And we cannot have a good relationship to him in this way. Bei Arne Elsen war es so schlimm, and with Arne Elsen it was, got so bad, dass er dann schwer krank geworden ist. That he got very sick. Er hat also eine chronische Stirnhöhlenentzündung bekommen. He had a chronic sinus infection. Hat also viele, viele Tage hohe Temperatur, also Fieber bis zu 40 Grad. For many, many days he would have a fever till 40 degrees. Und konnte eigentlich nur noch mit Antibiotika leben. And he could only survive with the help of antibiotics. Wir als Ärzte wissen, dass man dann häufig eine Operation machen muss. As doctors we know that you usually need then surgery. Um das wieder halbwegs zu sanieren. To clean it out. In dieser Zeit, als er da unter diesem Leiden stand, and during this time where he was suffering, hat auch er eine Einladung bekommen zu einem Heilungsgottesdienst. He got an invitation to a healing service. Und er ist dann mit seiner Gattin dorthin gegangen. He went there with his wife. Und es wurde für ihn gebetet. They prayed for him. Nachdem er sein Leben dem Herrn übergeben hatte. After he gave his life to the Lord. Ja, und was soll ich viel sagen? Einen Tag später war das weg. And a day later, it was gone. Also, es wurde nachgewiesen, es war die Stirnhöhlenentzündung wirklich nicht mehr zu sehen im Röntgen. And this sinus inflammation was totally gone. Das ist auch ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. And this is an important point. Denn ich möchte sagen, es heißt nicht, dass wir die Ärzte alle beiseite schieben. And it's not that we just don't think of doctors anymore. Oder dass wir sagen, die Medizin ist unnötig. Or we say that medicine is unnecessary. Aber das Wichtige ist, but the important thing is, dass wir dabei nicht vergessen, that we don't forget, dass uns der Herr Jesus als Christen that Jesus quasi den Auftrag gegeben hat, has given us, the mission, dass wir auch ins Gebet gehen sollen. That we pray. Das heißt, wir sollen nicht nur für uns selbst beten, that we don't only pray for ourselves, sondern wir sollen auch für andere beten. But we should pray for others. Und das kann jeder von uns machen. And this can, any one of us can do this. Es gibt ein Wort im 5. Buch Mose, Kapitel 8. There's a word in Deuteronomy, chapter 8. Da sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, which says, man does not live by bread alone, sondern von jedem Wort, but from every word, das aus dem Mund Gottes ausgeht. That comes out of the mouth of God. Und es ist sehr wichtig, an dieser Stelle zu sagen, and it's very important to say, dass wir sehr, sehr viele Worte in unserem Leben ausgesprochen haben, that we speak many words, die sicher nicht zu unserem Segen waren, that were not a blessing to us, und sicher auch nicht zum Segen für andere. And that were not a blessing to others. Es gibt so Bemerkungen wie zum Beispiel, ich kann das schon nicht mehr hören. There are such comments like such as, I can't hear this anymore. Oder ich glaube, mich trifft der Schlag. Or I think I'm gonna die. Wir kennen diese Sätze alle und es gibt noch viele andere. We know these phrases. Und die werden sehr, sehr häufig ausgesprochen. And they are used commonly. Und da möchte ich eure Aufmerksamkeit auf 5. Buch Mose, Kapitel 28 lenken. And I want to remind you of Deuteronomy chapter 28. Wo der Herr uns erzählt über Segen und Fluch. Where the Lord talks about blessing and curses. Das heißt, das, was aus unserem Munde rauskommt, that means what comes out of our mouth kann Segen oder Fluch sein. Can bring blessing or curse. Und das ist nicht einfach nur so gesagt, sondern das hat vor Gott Gewicht. And this is not just something that is said, but it has weight before God. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen gerechten Gott. And we should not forget that we have a just God. Und es ist kein Gott, der uns Schlechtes möchte. And this is a God that doesn't want any bad for us. Er warnt uns in der Bibel. He warns us in the Bible. Was wir nicht tun und nicht sagen sollen. What we shouldn't do or say. Aber leider ist es so, dass wir das häufig vergessen oder ignorieren. But often we forget it or ignore it. Ihr kennt sicherlich die Stelle, wo es um die Zunge geht. You know the verses that talk about the tongue. Die ein großes Feuer entzünden kann. That can ignite a large fire. Es wäre also für uns Christen besser, it would be better for us Christians, wenn wir das Feuer des Heiligen Geistes entzünden. That we would ignite the fire of the Holy Spirit. Durch das, was unseren Mund verlässt. Through what we say with our mouth. Es gibt im Sprüche 4, in Proverbs 4, unter Vers 20 bis 22, Verses 20 to 22. Und ich lese das kurz vor. I'll read it to you. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them and healing to their whole body. Es soll einfach unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort lesen und aussprechen. I really want to emphasize how important it is to read God's word. Was mir noch von Bedeutung ist, ist, dass ich euch sage, wie man eigentlich in die Gegenwart Gottes kommt. And how does one come into the presence of God? Und so durch den Tag geht. And go through the day. Dass wir uns permanent in seiner Gegenwart befinden. That we are always in his presence. Warum ich euch das sage? Why I tell you this? Das ist genau das, was der Herr Jesus gemacht hat. And this is exactly what Jesus did. Denn er war permanent online mit seinem Vater. He was always online with his father. Diese Idee ist ja eigentlich so alt wie die Bibel. And this idea is as old as the Bible. Aber sie braucht eine Auffrischung bei uns. But it needs to be refreshed. Ich selbst bin durch den Kollegen Dr. Elsen, through Dr. Elsen wieder an diese Sache erinnert worden. He reminded me of this. Und es gibt im 1. Thessalonicher 5 in 1 Thessalonians 5 den Vers betet ohne Unterlass. There is a verse that says pray without ceasing. Freut euch alle Zeit. Rejoice forevermore. Und seid dankbar für alles. And be thankful for everything. Ich habe mir dann die Frage gestellt, mache ich das? And then I asked myself, do I do this? Oder hat mein Leben die Früchte, die mir eigentlich laut der Schrift verheißen sind? Or does my life show the fruit that I see in the Bible? Bete ich für die Kranken? Do I pray for the sick? Spreche ich wirklich über das Evangelium? Do I preach the gospel? Oder treibe ich Dämonen aus? Do I cast demons out? Ich weiß von vielen, vielen anderen Kollegen, I know from many other colleagues, also christlichen Kollegen, Christian colleagues, dass sie natürlich schon auch beten, das ist uns schon bewusst. That they do pray. Aber eigentlich diesen Auftrag entsprechend Markus 16, but this, mission that we have in Mark 16, den erfüllen nur wenige. We do not fulfill, or few fulfill it. Auch wenige, die nicht Mediziner sind. Also few that are not doctors. Und das gilt aber für alle, das gilt nicht nur für die Ärzte. But it's for everyone, not just doctors. Ich denke nur, dass wir Ärzte die Chance haben, I think that doctors have the opportunity, durch unsere ständige Konfrontation mit Krankheiten, through our consistent confrontation with sickness, dass wir kranken Menschen als Christen anbieten, dass wir mit ihnen beten. That we can offer sick people the ministry of prayer. Jetzt noch eine kurze Episode zurück zu dem dauernden Gebet. To this unceasing prayer. Denn das habe ich euch noch nicht gesagt. I haven't told you yet. Der Arne Elsen hat eine Krücke, eine Gebetskrücke entwickelt. Arne Elsen has developed a prayer crutch. Warum ich das so sage, ist, weil wir Ärzte zum Beispiel bei nach Hüftgelenksoperationen after hip operations, den Menschen Krücken geben, We give the patient crutches, damit sie wieder gehen lernen. So that they can learn to walk. Und dieses Beispiel möchte ich umlegen auf das Gebet. And I would like to use this example for prayer. Das heißt, Dr. Elsen hat sich einen Timer besorgt. So Dr. Elsen uses a timer. Hat ihn auf alle 10 Minuten eingestellt. And puts it for every 10 minutes. Das heißt, dass alle 10 Minuten ein Signal gegeben wird. Every 10 minutes a signal goes off. Am Anfang war das ein Pieps. In the beginning that was a beep. Das hat natürlich ein bisschen mehr irritiert. And that was a little irritating. Dann hat er es gewechselt auf Vibration. So he changed it to vibration. Und was er jetzt macht ist, and what he does, dass er alle 10 Minuten Gott die Ehre gibt und ihn anbetet. Every 10 minutes he gives God the glory and he praises him. Das muss kein langes Gebet sein. It doesn't have to be a long prayer. Das kann auch kurz sein. It can be short. Aber das Wichtige dabei ist, but the important thing, dass wir unsere Aufmerksamkeit schulen und auf Gott schauen. That we just give our attention to God and look to him. Und dass wir dadurch wieder lernen, mit ihm online zu sein. And so that we learn to always stay in connection with him. Gerade eben hat meine Uhr vibriert. My watch vibrates. Und auch wenn ich zu euch spreche, even while I'm speaking, gebe ich dem Herrn kurz die Ehre. I give God the glory. Also das ist diese Uhr da. And this is this watch here. Und das geht bei mir den ganzen Tag über, bis ich halt schlafen gehe. And it goes throughout the whole day till I go to sleep. Und jetzt werdet ihr fragen, naja, Moment, also wie geht denn das, wenn du mit Menschen sprichst? Well, how is this when you're speaking to people? Na, dann mache ich es im Geist. Then I just pray in the spirit. Aber wenn ich alleine bin, but when I'm alone, dann gebe ich Gott laut die Ehre. Then I just give God the glory out loud. Und ich konnte das zunehmend erleben, and I could increasingly experience, was mir der Dr. Elsen in Aussicht gestellt hat, wenn ich das einhalte. What Dr. Elsen said would happen if I would consistently do this. Es beginnt sich nämlich vieles zu verändern. Many things start changing. Das beginnt bei einem selbst. Starting with me. Das beginnt bei der Umgebung. And my environment. Oder bei Freunden, Familie etc. Friends, family, etc. Also ich kann das, das ist etwas, was ich jedem einmal ans Herz legen kann. Es klingt einmal sehr seltsam, das ist mir schon klar. And this I can really recommend to everybody, even though it sounds a bit strange. Aber es soll auf keinen Fall ein Ritual sein. But it shouldn't become a ritual. Also das hat nichts mit irgendwelchen sektiererischen oder religiösen Dingen zu tun. It has nothing to do with any kind of sect or religious practice. Aber es ist eine Hilfe, but it's just a help, damit wir genau dorthin kommen zu dem, was Gott am meisten Freude macht. So that we come to the place that gives God the most joy. Wir dienen einem Gott, der angebetet werden will. We serve a God that loves to be worshipped. Und es gibt im Psalm 22,4 and in Psalm 22,4 einen Vers, der sagt, says, Gott thront auf dem Lobpreis seines Volkes. God inhabits the praises of his people. Und das sind nicht nur die Israeliten gemeint. And he's not just talking about the Israelites. Denn wir sind eigentlich alle Gottes Volk. Because we are God's people. Wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben. If we have received the Lord Jesus. Im Psalm 34. In Psalm 34. Vers 2. Verse 2. Ist etwas, was auch sehr, sehr wichtig ist und was dazugehört. What's something very important? Ich will den Herrn loben alle Zeit. I will praise him at all times. Das heißt also nicht nur manchmal. Not sometimes. Das heißt auch nicht nur manche von uns. And not some of us. Sondern das heißt, dass wir das alle machen. But all of us. Und wenn wir haben wollen, dass mehr Segen kommt. And if we want more blessing. Und wenn wir haben wollen, dass wir Erkenntnis geschenkt bekommen. And if we want more knowledge. Dann müssen wir unserem Gott die Ehre geben, die ihm zusteht. Then we have to give God the glory that he deserves. Denn er ist der Souverän. Because he is sovereign. Wir sind natürlich alle geneigt und wir kennen das aus unserem Leben. And we all have the tendency, we all know this in our lives, dass wir manchmal ein bisschen bequem werden, we have the tendency to become comfortable, dass wir die Dinge dann ein bisschen so schleifen lassen, that we just let things go, und dass wir vielleicht dann manchmal wieder vergessen, and that we forget sometimes, was da für wichtige Dinge sind, die wir vor Gott bringen sollen und zu ihm bringen sollen. What are the things that we need to bring before God? Und daher ist diese Uhr sicherlich eine Chance, and so this watch is an opportunity, daran erinnert zu werden. To be reminded. Warum ich das überhaupt gebracht habe mit diesem Lobpreis, was hat das mit Heilung zu tun? And what does worship have to do with healing? Denn wenn wir Gott zeigen, dass wir ihn lieb haben, when we tell God that we love him, und was können wir schon viel tun, um ihm dies zu zeigen? And what can we do to show our love? Wir haben ja alles von ihm bekommen. We have received everything from him. Sein Sohn ist ans Kreuz gegangen. His son went to the cross. Er ist für unsere Sünden und für unsere Krankheiten ans Kreuz gegangen. He died for our sins and for our sicknesses. Und wir können ihm das sowieso nie zurückgeben. And we can never repay him. Aber wir können ihm die Liebe zeigen, but we can show him our love, die wir ihm entgegenbringen wollen. That we want to bring him. Und der Herr sagt, and the Lord says, wer mich liebt, whoever loves me, hält meine Gebote, keeps my commandments. Und wir alle gehören dazu, dass wir seine Gebote oft nicht gehalten haben. And all of us have not always kept his commandments. Es soll auch nicht gesetzlich sein, it should not become legalistic, sondern das ist ein Liebesakt. But it's an act of love. Daher möchte ich euch ermutigen, so I'd like to encourage you, als vielleicht Patienten, as patients, aber zumindest als Christen, but more as Christians, diesen Rat aufzugreifen und in euer Leben hineinzuholen. To receive this new life and this advice. Und ich kann euch nur sagen, dass ich als Arzt das fortsetzen werde, was ich begonnen habe. And I can tell you that as a doctor I will continue what I've begun. Also dass ich auch für die Kranken beten werde. That I will continue to pray for the sick. Denn ich denke, dass das Beispiel, das uns Jesus in den Evangelien zeigt, because I think that the example that Jesus showed us in the Gospels, in vielen, vielen Bereichen zeigt, in many, many areas have shown, wo überall Heilung stattfindet. Where healing has taken place. Nur ganz kurz, es gibt ein paar Krankheiten, ein paar wesentliche Krankheiten, die als Beispiel angeführt wurden, wo er geheilt hat. And there were examples that he showed where healing took place. Also zum Beispiel zu den neurologischen Krankheiten, die Epilepsie. For example, the neurological sickness, epilepsy. Dann gibt es auch die blutflüssige Frau, das hat mit Menstruationsproblemen zu tun. And then there was the woman with the issue of blood that has to do with problems of the cycle. Wir haben natürlich die Blinden und die Tauben. We have the blind and the deaf. Wir haben die Lahmen. The lame. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es geistlich Blinde und Taube gibt. But we should not forget that there are also spiritually blind and deaf people. Darum habe ich auch vorhin diesen Satz gesagt, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr sehen. For example, that's why I said those phrases before. I can't hear this anymore, I can't see this anymore. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür beten, dass uns der Herr die geistlichen Augen öffnet und auch die geistlichen Ohren öffnet. So we have to pray that God opens spiritual eyes and also spiritual ears. Denn wir müssen wieder lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Because we have to learn to listen to the Holy Spirit. Und das ist uns in einer lauten Zeit wie dieser abgewöhnt worden. And in the lukewarm time we have stopped doing this. Der Heilige Geist ist aber eine heilige Person. The Holy Spirit is a holy person. Und er kommt nicht mit Getöse ins Leben. And he doesn't come loudly. Ja, ins Leben. Sondern es ist eine sanfte Stimme, die Stimme eines Gentleman. But it is a very gentle voice, the voice of a gentleman. Und daher ist er nicht aufdringlich, sondern sehr dezent. So he's not pushy, but he's very decent. Aber wenn wir Erkenntnis haben wollen und wenn wir Weisheit haben wollen, but if we want to have knowledge and wisdom, über das Wort Gottes, about the word of God, und über das, was uns der Herr sagen möchte, and about that, what God wants to tell us, dann müssen wir einfach wieder lernen, hinzuhören. Then we have to learn to hear him. Das heißt, das eine ist, dass wir uns zurückziehen, that means that we withdraw ourselves, und ins Gebet gehen and pray, und wirklich auch dabei dem Herrn die Ehre geben. And there give him the glory. Und das zweite ist, dass wir in der Gemeinschaft, and also in the fellowship, in einem Geist, in one spirit, im Heiligen Geist, in the Holy Spirit, auch Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Und Lobpreis ist die wesentliche Voraussetzung für alles Weitere. And praise and worship is the first requirement for everything else. Ich möchte euch also abschließend mit einem Wort Gottes ermutigen. And I would like to encourage you with one last word. Das steht in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. In Matthew 6, 33. Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. All things are possible for those who believe. Also ich möchte euch ermutigen, wirklich daran zu glauben, dass Heilung stattfindet. So I want to encourage you to believe that healing takes place today. Wie gesagt, manchmal dauert es ein bisschen. Sometimes it takes a while. Es kann auch sein, dass man manchmal keine Antwort bekommt. Sometimes you don't get an answer right away. Aber das Wichtige ist, dass wir unseren Job tun. But the important thing is that we do our job. Nämlich zu beten. To pray. Damit wir Gott die Chance geben. So that we give God the chance. Dass er heilen kann. That he can heal. Danke. Thank you.